Das zweite Album Brighter Later wirkt insgesamt viel optimistischer, im Gegensatz zum Debüt Five Leaves Left. Grundstimmung da eher melancholisch, nachdenklich, gar nicht zu sprechen vom letzten Album Pink Moon. Das war wirklich düster, spröde, manchmal richtig abweisend. Bei all dem, was ich über Nick Drake gelesen habe und nicht zuletzt aus seinen Liedern, meine ich daraus herauszuhören, dass er 1969, 70 schon ziemlich durcheinander war, bestimmt gefördert durch Drogen, dass er trotzdem alles, was er an Kraft, Kreativität und Ausdruck besaß, in diese zweite Platte steckte und er umso trauriger, verbitterter reagierte, als auch dieses zweite Album wie Blei in den Regalen stand. Und auch diesmal gab es wieder keine Singles und überhaupt keine Live-Auftritte. Nick Drake hatte einfach Angst vor Publikum. Die Plattenfirma konnte nichts machen. Gerade jetzt wäre eine gute Zeit gewesen. Singer-Songwriter waren richtig in Mode. James Taylor, Carole King, Joni Mitchell, Elton John, Cat Stevens, auch Neil Young, viele andere mehr. Und da hatte Island als Plattenfirma eine wirklich gute Platte draußen und war machtlos. Nick Drake blieb stumm, zog sich noch weiter zusammen und in sich zurück.